لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليبكش بس الإسلام Alhamdulillah, wir danken Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns erlaubt hat, hier sein zu dürfen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala von uns annehmen, uns Ikhlas schenken. Möge subhanahu wa ta'ala uns genauso yawm al-qiyamah mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Sahab und die Shuhada und Salihin versammeln und vereinen. Wer wird inshallah die deutsche Übersetzung lesen? Hast du die? Besser Handy oder sowas, dass man schnell sucht, ja. Tati? Ja. Bevor ich inshallah mit dem Unterricht anfange, möchte ich meine Geschwister eine kleine Nasiha geben, weil ich euch nur Gutes will und möchte nicht, dass ihr diese große und gewaltige Belohnung verpasst. Achtet bitte auf eure Tesbihat, wenn ihr nach dem Gebet macht. Ja, also ich sehe, manche Brüder machen so. Also die bewegen Lippen gar nicht. Also die bewegen nicht und die zeigen nur auf den, mit dem Finger und so weiter. Also mit, die zählen nur mit Finger, ohne Subhanallah zu sagen, ohne laut zu sagen. Also muss man auf jeden Fall mindestens ein Yasma al-Insanu Nafsa. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bei der Salat, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Sahaba, كانوا يسبحون بصوت يسمعونه هم يعني فلا بد من الإخوان ينتبهوا وأنا أرى بعض الإخوانهم حتى ما يحركون الشفة هكذا طيب ich wollte nur inshallah Bescheid sagen, dass ihr den Tasbih, wenn ihr macht, dann sagt Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Und wenn man das macht, hinter jedem Pflichtgebet, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wa sallam sagt, werden seine Sünden vergeben, selbst wenn sie so mehr sind wie Schaum im Meer. Ja, Subhanallah, ist eine gewaltige Ni'ma. Ja. محيط خطاياه ولو كان كزبد البحر يعني gewaltige Belohnung deswegen verpasst nicht inshallah macht in Ruhe und versucht darüber nachzudenken ja wenn ihr das aussprecht subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah der weiß selber nicht was er sagt yani deswegen man verpasst eine große gewaltige Belohnung subhanallah und die Gelehrten sagen العلماء يقولون إذا أراد الإنسان أن يحصل على الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غفرت خطاياه ولو كان كزبد البحر عليه أن يبدأ بهذا الذكر دبر الصلاة مباشرة لا يقطعه بذكر آخر إلا استثنى من ذلك العلماء آية الكرسي وإلا يبدأ بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير ثم يختم بلا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فإذا ترك بينه بين التسبيح وبين الصلاة أو انشغل بشيء آخر وعاد بعد ذلك للتسبيح والتهليل أو التحميد والتكبير فله فقط أجر التسبيح والتحميد والتكبير يعني لكن لا يحصل على ذلك الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم für Hadith al-Mashur. Also die Gelehrten sagen, sollte man direkt nach dem Gebet machen. Direkt nach dem Gebet. Und nicht trennen zwischen dieser Tasbih und so weiter. Nicht trennen nach dem Gebet und ein bisschen laut machen. So dass man sich hören kann. Wenn man mit irgendetwas anderes beschäftigt wird und danach sich erinnert oder danach anfängt, dieses Tasbih zu machen, bekommt man nur die Belohnung für die aussprechende die Wörter. Ja, also für Subhanallah bekommt man nur die Belohnung für Subhanallah. Aber das, was der Prophet in der Hadith erwähnt hat, dass seine Sünden vergeben werden oder gelöscht werden, die kleinen Sünden, selbst wenn sie so viel sind wie Schaum im Meer, das ist nur, wenn man nach dem Gebet, also mit der Voraussetzung, weil der Prophet sagte, wer das hinter jedem Pflichtgebet macht. Ja, hinter Pflichtgebet. So, inshallah, wir fangen mit dem Buch von Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, und zwar Masailu al-Jahiliya. Und wir sind eigentlich bei dem 14. stehen geblieben. Und wir hatten gesagt, dass wir kurz über den 11. und 12. über den Qiyas, ja, sprechen. Subhanallah, den Qiyas habe ich versucht, aber wie gesagt, ich glaube, dass das Wort wird oft erwähnt, was der Bruder Abu Khalid gesagt hat. Qiyas, was war das, Achi? Analogie. Lakin, adhan, hunak farq. In Analogie, el Qiyas fil ahkam oder Maßstab ist dann, was die Leute so denken. Weiß ich meine? Nein, Maßstab ist, das ist nicht dann richtig, ja. Analogie ist, glaube ich, besser, richtiger, oder? Ich sage, wenn jemand zum Beispiel, wenn einer Hukum von Allah sagt, das gleiche Situation, ähnliche Situation, kann man auch so einen Hukum anwenden. Aber Qiyas, Maßstab heißt, die Leute sagen, ja, es muss doch so und so sein, ohne etwas zu vergleichen. Weiß ich meine? Ja. Okay, ist eigentlich ein bisschen ähnliche so Lage. Auf jeden Fall, der Maßstab von den, yani, كما ذكر الشيخ الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا كما وأصل هذا الفساد هو إبليس لعنه الله عندما قال أنا خير منه هذا أصل هذا الفساد إبليس عليه لعنة الله أنه قال أنا خير منه عندما أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم وفي الحقيقة أن الطين خير من النار لأن النار تحرق يعني أما الطين تنبت نبات فالطين أفضل من النار لكن إبليس قاس قياسا فاسدا بنى على هذا رأيه وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين طيب هذا كان بالنسبة للسؤال الحادي عشر أو المسألة الحادي عشر أما الثاني عشر قلنا إنكار القياس الصحيح طيب ich muss das übersetzen inshallah erstmal mit dem Elfter wir hatten gesagt das falsche Maßstab ja und der Grundlage oder derjenige der diesen falschen Maßstab gemacht hat der erste ist Iblis als er gesagt hat Ich bin besser als Adam. Ich bin aus Feuer erschaffen worden und er aus Erde. Das ist ein falscher Maßstab. Ja? Normalerweise Erde ist besser als Feuer. Feuer brennt nur. Ja? Aber verbrennt nur. Aber Erde, ja, die kann man etwas pflanzen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das war denn sein falscher Maßstab. Darauf hat er seine Meinung gebaut. Und deswegen hat er den yani La'na von Allah tabaraka wa ta'ala bekommen. Und das ist auch natürlich die eine Mas'ala von Jahiliyyah, dass die Leute ihre Meinung auf falsche Maßstab bauen. Und subhanallah, was wunderlich ist, dass man, Entschuldigung, subhanallah, normalerweise... Was wunderlich ist, dass diejenigen, die so einen falschen Maßstab haben, sie widerlegen und sie akzeptieren nicht die Maßstab von Allah tabaraka wa ta'ala. Yani zum Beispiel, sie haben gesagt, warum ist der Prophet ist ein Mensch wie uns? Warum ist keine Engel? Sie haben nicht akzeptiert, dass der Prophet von der gleichen Art ist, also wie sie. Aber gleichzeitig haben sie sich erlaubt, dass sie für Steine sich niederwerfen. Yani, wie unlogisch ist. Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass der Prophet ein Mensch ist. Ja? Aber gleichzeitig, sie yani, beten, sie haben Stein angebetet, sie haben Figur angebetet und so weiter. Sie haben rechenschaffene Leute, yani Gestalt für sie, rechenschaffene Leute gemacht und angebetet. So, dann haben wir gesagt, Inkar al-Qiyas al-Sahih, dass sie den richtigen Maßstab, yani, verleugnet haben und so weiter. Das war ungefähr kurz wieder über den 11. und 12. Jetzt sind wir inshallah. طيب ذكرنا المسألة الثالث عشر قلنا الغلو في العلماء والصالحين كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الآن وصلنا إلى المسألة الرابعة عشر أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. كل ما ذكرنا من المسائل من المسألة الأولى إلى المسألة الثالثة عشر مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، أي أنهم يثبتون ما نفاه الله تعالى وينفون ما أثبته الله تعالى. مثلا الله عز وجل نفى الشرك وأثبت التوحيد، فعكسوا هم الأمر ونفوا التوحيد وأثبتوا الشرك، وكذلك الله سبحانه أثبت الحلال ونفى الحرام، فجاءوا ونفوا الحلال وأثبتوا الحرام. سبحان الله. Diese 14. liebe Geschwister, wo ich gesagt habe, das ist ein langes Thema, wir versuchen mit Allah Ta'ala kurz zu halten. Heißt es, alles was wir von 1. bis der 13. Mas'ala erwähnt haben, alles was wir erwähnt haben von 1. bis 13. basiert auf einer Regel. Diese Regel ist verleugnen und bestätigen. Genau wie wir sagen, La ilaha illallah, nafyun wa ithbat. Wir verleugnen alles, was neben Allah, außer Allah angebetet wird, und wir bestätigen die Gottheit für Allah, tabaraka wa ta'ala, dass er der Einzige ist, der mit der Wahrheit angebetet werden muss, und das bestätigen. Ja, das ist die zweite Teil, ithbat. So ist das halt mit dem Regel, die von Anfang bis jetzt, die wir erwähnt haben, alles basiert auf einer Regel, nämlich die Verleugnen und dann die Bestätigung. Deswegen haben sie ihrer eigenen Neigung und eigenen Vermutungen gefolgt und haben das vermeidet und das verleugnet, was Allah tabaraka wa ta'ala, womit er die Gesandten gesandet hat. Zum Beispiel, was hat Allah tabaraka wa ta'ala bestätigt? Allah tabaraka wa ta'ala hat Tawhid bestätigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die ganzen Gesandten von Adam yani bis der Gesandte Allah s.a.w. von Nuh a.s. bis der Gesandte Allah s.a.w. mit der gleichen Botschaft gesandet. Nämlich Allah tabaraka wa ta'ala alleine zu anbeten. Und alle Arten der Ibadah Allah tabaraka wa ta'ala alleine widmen. So. Und die Mushrikin al-Jahiliyyah sind mit der Gegenteil gekommen. Also sie haben das verleugnet, was Allah bestätigt hat. Und sie haben das bestätigt, was Allah tabaraka wa ta'ala verleugnet hat oder uns befohlen hat, dass wir es verleugnen. Na, damit ich das nicht verliere, inshallah, ich lasse das hier. طيب. Allah tabaraka wa ta'ala hat den Tawhid bestätigt und hat zum Haram gerufen, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genauso. Zum Halal gerufen. Zum Halal gerufen, habe ich gesagt. Haram. Subhanallah, astaghfirullah. Zum Halal gerufen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genauso. Sie haben das verleugnet und sie haben das Gegenteil versucht zu bestätigen. Ja, sie haben versucht, den Gegenteil zu bestätigen, indem sie das alles verleugnet haben, was Allah subhanahu wa ta'ala oder womit Allah tabaraka wa ta'ala die Propheten gesandet hat. Und sie haben Beweise gebracht und Scheinargumente gebracht, um deren Madhab und das, was sie daran glauben, zu bestätigen. Das machen die immer auch noch, die Ahlul Jahiliyyah von heutzutage. Zum Beispiel manche predigen, unter denen auch dieser Vogel, subhanallah, wenn er etwas yani folgt, ja, weil der ist nicht fest auf einer Sache, manchmal so, manchmal so, manchmal bringt das was anderes. Immer wenn er was bestätigen möchte, sucht er den Beweis, was seine Meinung stärkt. Ja? Und das ist keine Manhaj, dass man nur das sucht, denn du wirst immer finden, was deine Meinung bestätigt. Egal was du willst, findest du eine Fatwa dafür. Sogar Zinsen werdest du Fatwa finden, dass die Leute Zinsen erlaubt haben, manche Gelehrten. Sinner, Wallahi, es gibt eine irrigante Person, der heißt Kubaisi, dieser Mujrim, der sagt, يقول أن الإنسان إذا خلى بامرأة حتى لا يكون زنا فيقعد هناك يعني يعقد عليه هناك قبل أن يعني يقع بها. Ja, und das hat er veröffentlicht in einer Dings geschickt. Und der schimpft auch Sahaba, subhanallah, er تعرض إلى الصحابة. فحتى أن ياسر الخبيث, هذا المجرم ياسر الحبيب, هذا الرافضي الكافر المرتد, أثنى على الكبيسي, قال نحن بحاجة إلى هؤلاء, هؤلاء أخطوا الخطوة الأولى, عليهم أن يتجرؤوا أكثر ويدخلوا إلى عثمان وثم عمر ثم أبو بكر وعائشة, هؤلاء يجب أن يتقدموا, هؤلاء عملوا الخطوة الأولى, ولكن نحن نعتب عليهم لأنهم توقفوا عند معاوية, هذا المجرم. Dieser Kubaisi ist ein irakischer Gelehrter, ist ein alter Mann, der kann sehr gut reden. Er hat eine gute Art von Sprechen. Genau wie manche predigen, die auch im deutschen Raum und so weiter. Manche können, die haben sehr gute Sprache und so weiter. Die können wirklich gut die Leute überzeugen. Und das ist, subhanallah, ist eine Fitna. Ja, ist eine Fitna. Und deswegen sagen wir die Brüdern, weil manchmal Brüder fragen, kann man bei diesen Personen zum Beispiel in der Unterricht teilnehmen? Ja, ob es manchmal yani, erwähnen Namen von Murji'a, manchmal erwähnen Namen von Ahl Bidah und so weiter. Ich sage immer, nein, lieber nicht. Warum? Und rufe auch nicht dazu. Denn es kann sein, dass du jemanden dazu rufst oder du selber dorthin gehst und Gefallen an dieser Person findest. Ja, wie er redet und so weiter. Und dann findest du vielleicht manche Verhalten, die emotional sind, in der Moschee zum Beispiel oder wo auch immer und so weiter. Und dann lässt dich das dazu oder bringt dich dazu, dass du alle seiner Meinung folgst. Oder wenn er Fehler macht, sagst du, es kann doch nicht sein, dass er Fehler macht. Der ist subhanallah so und so, ich habe gesehen, dass er so gemacht hat und so gebetet hat, in diesem Tag gefastet hat, kommt man mit dieser Logik und so weiter. Deswegen, dieser Mann, dieser Kubaisi, den ich erwähnt habe, er kommt in eine katarische Sender, er sagt, wenn man mit einer Frau alleine in einem Ort ist, in einem Raum ist, damit es nicht alles Sinn erzählt, der soll für sich einen Ehevertrag schließen in diesem Moment, bevor er die Sinna macht. Er sagt, das ist mindestens, yani, was man machen soll und so weiter. Yani, erlaubt, indirekt sozusagen, eigentlich ist fast direkt, Sinna zu machen und erleichtert die Menschen, sagt, wenn ihr, bevor ihr Sinna macht, macht einfach Vertrag zwischen euch, sagt, yani, akzeptierst du mich als deine Ehemann? Sie sagt ja. Und du sagst, okay, ich akzeptiere dich als Ehefrau. Und dann, so geht das dann halt weiter. Ja, also wie gesagt, du findest Fatwa für jede Sache, wenn du willst. Ja, und dieser Mann, subhanallah, verflucht, yani, angeblich ist Sunni. Angeblich, er sieht wie einen Sunni aus und so weiter. Und er behauptet, eine Sunni zu sein. Und einer der schlimmsten Gelehrten, oder der schlimmste eigentlich Jahil, sagen wir, keine Gelehrter von den Schiiten, heißt Yasir al-Habib, der ist in England. Subhanallah, der war schon in Kuwait wegen einem Thema verhaftet. Und haben die freigelassen und selber ihm den ermöglicht, dass er nach England fliegt. Und in England hat er eigene Moschee, eigene Sender und so weiter. Sogar, der feiert jedes Jahr, ja, wann Umar anhu, yani, getötet wurde, der feiert jedes Jahr und sogar feiert auch einen Tag im Jahr wegen Aisha radiallahu anha wa ardaha, Tag der Verfluchung. So. Auf jeden Fall, so ein Mensch wird von Regierung unterstützt und auch von anderen Regierungen. Und dieser Mensch lobt diese Kubaisi und lobt Adnan Ibrahim und lobt noch eine, kommt aus Jordanien, eine andere, Hassan, subhanallah, sieht es noch. Auf jeden Fall, er sagt, die haben den ersten Schritt gemacht. Wir erwarten noch einen nächsten Schritt von denen. Also die sind sehr gut, sagt, die unterstützen unsere Madhab, yani die Schiiten und so weiter. Sagt, die müssen noch nächsten Schritt machen, indem sie höher gehen. Zum Beispiel, die haben Muawiyah yani verflucht, zum Beispiel, der soll noch eine höher gehen. Zum Uthman, dann zu Umar, dann zu Abu Bakr, dann zu Aisha radiallahu anha wa ardaha. So, diese Menschen, warum haben wir jetzt das als Beweis genommen? Punkt 14, dass sie bestätigen und erlauben. Nein, geht es darum, dass man Meinung findet für jeder. Yani du findest da etwas, das deine Meinung stärkt. Ja, für Musik, ja, gibt es sogar immer von Haram, die in der Haram gebetet haben, vorgebetet haben. Kannst du dir vorstellen? Leute, die in der Haram vorgebetet haben, Millionen Leute haben hinter denen gebetet, sie haben Fatwa rausgebracht, dass es Musik halal ist. Ja? Und andere, kannst du dir vorstellen, jemand, einer sehr bekannter Buch in Fiqh geschrieben hat, in Azhar, der hat gesagt, dass Sisi ist wie Musa und Harun a.s. Der hat diese Sisi und jemand andere genannt hat. Yani kannst du dir vorstellen? Yani du findest jedem, yani, oder du findest immer eine Meinung, die deine Neigung bestätigt, sozusagen. Deine Neigung bestätigt. Deswegen, man folgt natürlich nicht die Salat von Ulama oder die Fehlen von den Gelehrten und so weiter. Und deswegen sagen die Gelehrten, man tatabba'a akhta' al-Ulama tazandaq, yani derjenige, der den Fehlen von Ulama folgt, kullama ra'a khata', yani au zalla au ta'wil min 'alim au khata' min 'alim tabi'ahu faja'ala madhhabahu akhta' al-Ulama. أراد أن يسمع الغناء يقول العالم الفلاني قد أفتى بجواز الغناء. أراد أن يزني يقول العالم الفلاني قد أفتى بجواز الزنا. أراد أن يتمتع وإلى آخره. فهذا الإنسان يتزندق يعني. فdeswegen inshallah sollten wir darauf achten. Die Gelehrten sagen, derjenige, der den Fehlern von den Gelehrten folgt oder seine Religion als Fehlern von den Gelehrten macht, der ist eine Zandiq geworden. Zandiq heißt jemand, der äußerlich Muslim ist, aber innerlich Munafiq ist und Kafir ist und so weiter. Jeder, yani zum Beispiel, er möchte Musik hören, dann nehmt ihr den Fatwa von Abdul-Azim zum Beispiel. Er möchte das machen, dann nehmt ihr Fatwa von diesen und diesen. So. Und diese Person ist dann halt nicht mehr, also, yani, dass die Gelehrten sagen, dass er, wenn er so macht und jedem Fehler von den Gelehrten folgt, dann ist sozusagen ist Zandiq geworden. طيب. Allah tabaraka wa ta'ala kam mit der Tawhid. Die Ahlul Jahiliyyah haben zum Schick gerufen und haben den Tawhid widerlegt. Allah tabaraka wa ta'ala, als der subhanahu wa ta'ala den Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit der Tawhid gesandet hat, haben die gesagt, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدَ. Also es ist für denen eigentlich unlogisch, dass die alle Götze zum einen Gott machen. Das ist ein falscher Maßstab. Ja, normalerweise ist logisch, dass man nur einem Herrn, der alles erschaffen hat, anzubeten. Ja, der überall alles, yani Kraft hat, subhanahu wa ta'ala, und nicht Steinen, die mit eigenen Händen bauen. Ja, mit eigenen Händen bauen und sie beten diese Steine an. Tayyib. Denn und deswegen, sie folgen natürlich eigener Hawa und sie widerlegen und verneinen das, was Allah tabaraka wa ta'ala offenbart hat. نعم. Die nächste, inshallah, المسألة الخامس عشر. اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله. اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. كقولهم قلوبنا غلف. أو كما قال الله تبارك وتعالى أنهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله تبارك وتعالى وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم أنهم يعتذرون لأنفسهم أو يتخذون لأنفسهم أعذارا يقولون أننا لا نفهم ما تقولون لا نفهم هذه الأدلة ولا نفهم هذا الكلام وهذه من أمور الجاهلية فرد الله تبارك وتعالى عليهم على أن هذا ليس بسبب فهمهم أنما بسبب كفرهم فالله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دي 15 مسألة من مسائل الجاهلية dass die Ahlul Jahiliyyah haben als Ausrede gesagt, wir verstehen nicht das, was ihr sagt. Ja? Oder sie sagen, wir sind unwissend über das, was ihr erzählt. Deswegen Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surat Hud, dass sie zum Shu'aib gesagt haben, wir verstehen nicht die meistens, was du sagst, was du erzählst und so weiter. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat yani im Koran erklärt, dass sie lügen und dies ist nicht nur nicht, weil sie das nicht verstehen, sondern weil sie Kufr begonnen haben und selber das abgelehnt haben. Yani derjenige, der sich von der Wahrheit abwendet, Allah tabaraka wa ta'ala prüft ihn mit der Unwahrheit. Derjenige, der die Wahrheit ablehnt, siehst du, dass er sich nur mit der Unwahrheit beschäftigt und versucht, die Unwahrheit zu bestätigen oder für die Unwahrheit Beweise zu suchen, Beweise zu bringen. Und Allah tabaraka wa ta'ala versiegelt sozusagen, versiegelt sagt man, versiegelt deren Herzen, dass sie dann halt die Wahrheit nicht verstehen. Normalerweise, jeder Mensch, يعني يولد على الفطرة وفطرة الإنسان يقبل الحق إذا ذكر له الحق فبفطرته يقبل الحق لكن الأمر الذي جعلهم لا يفقهون الحق هو طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم لأنهم صدوا عن سبيل الله صدوا عن ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم كانت سبتة فيس herausfinden, wo Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surah Nisa, Vers 160 und 161. In der Surah Baqara, inshallah, bis der Bruder das rausfindet, in der Surah Al-Baqara, Vers 88, sagt Allah tabaraka wa ta'ala, بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ sagt, sondern Allah tabaraka wa ta'ala hat denen verflucht wegen deren Kufr, wegen das, was sie verleugnet haben. So deswegen hat deren Herz versiegelt, deswegen sie glauben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Nisa, aber denen von ihnen, die ein gründliches Wissen haben und den Gläubigen, die da an das glauben, was zu dir herabgesandt wurde, und was vor dir herabgesandt wurde, und denjenigen, die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, und denen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, ihnen werden wir einen großen Lohn gewähren. Wahrlich, wir haben dir offenbart, wie wir Noah und den Propheten nach ihm offenbart haben. Und wir offenbarten Abraham, Ismail, Ishaq, Jakob und den Stämmen Israels, Jesus, Ayub, Jonas, Harun und Salomon, und wir haben David einen Sabur gegeben. 161. 161 und 161, hast du schon? Nein. Warum sie denn verflucht wurden? Das ist 161. 60 und 61. Surah Nisa? Nein, Surah Nisa. Surah 3. Ja. Surah Nisa ist 4. Eine Surah 4, Entschuldigung, richtig. Ja, ist hier 161. Ja, dann lies mal nochmal. Aber wir haben, aber denen von ihnen, die ein gründliches Wissen haben und den Gläubigen, die da an das glauben, was zu dir herabgesandt wurde und was vor dir herabgesandt wurde und denjenigen, die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten und denen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, ihnen werden wir einen gewaltigen Lohn gewähren. Wir haben, und dann kommen die Namen der Propheten und David einen Sabur gegeben. Es sind Gesandte, von denen wir dir bereits berichtet haben und Gesandte, von denen wir dir nicht berichtet haben. Und Allah mit Moses wirklich gesprochen. Nein, das ist du hast nicht. 161 gesagt. Ich glaube, er hat 60 gesagt. 60. Also meinst du 60? Ja, 161. 100, ja. 160, Entschuldigung. 160 hat er. Ja, habe ich gehabt gerade. Wo ist der, steht über den Verboten, wir haben den Verboten, das und so? Nein. Bist du sicher, dass Surah An-Nisa ist? Nein, nein. Vers Nummer? 160. Hatte ich schon. Ich gucke mal mein Handy. Hast du nicht vorher Surah Hud gesagt? Ja. Inshallah, ab morgen werde ich die Verse komplett raussuchen und Riba? Rifka Riba? Ja. Wegen Ungerechtigkeit derer, die vom dem Judentum angehörten. Das war, was war das? Also wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren. Und weil sie von Allahs Weg abhielten. Na. Also wegen der Grund, was war der Grund? Der Grund? Ungerechtigkeit. Unrecht ist der große Unrecht, ist der Schirk. Der Grund ist, dass sie Allahs yani, Religion abgelehnt haben. Und das ist diese Regel bei allem Kuffar, subhanallah. Diejenigen, nicht nur den Kuffar, und auch die anderen, die in der Irre gegangen sind, die, egal welche Gruppe, die du siehst, ist, der Grund liegt bei denen, weil sie den Haq yani abwenden oder die Haq ablehnen, so Allah tabaraka wa ta'ala versiegt denen Herz. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala versiegt denen Herz. Also das heißt nicht, Die Mas'ala ging es eigentlich, dass die Kuffar die gleichen Sachen sagen. Ja, dass wir das nicht verstehen, was ihr sagt. Das ist nicht logisch. Ich verstehe das nicht. Ja, du erklärst, und das ist eigentlich ganz klar und deutlich und ganz logisch, alles, was du erzählst, aber ihr sagt, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht kapieren und so weiter. Nicht, weil ihr das nicht versteht, sondern weil Allah tabaraka wa ta'ala sein Herz versiegelt hat. Weil sie nicht nach der Wahrheit streben. Denn derjenige, der denn nach der Wahrheit strebt, wird Allah tabaraka wa ta'ala ihm zu der Wahrheit recht leiten. Tayyib. Kannst du den Surah Al-A'raf, Surah 7, Vers 157 suchen? Ja. المسألة السادسة عشر اعتياضهم عما أتاهم أو عما أتاهم من الله بكتب السحر كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ذكر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الحقيقة أن المسألة السادسة عشر هي من جنس مسألة الخامسة عشر فهي من أمور الجاهلية التي ردها الله تبارك وتعالى اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرهم باتباعه الله تبارك وتعالى أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله تبارك وتعالى ذكر أن هؤلاء عندما تركوا الحق شغلهم الله تبارك وتعالى بوحي الشيطان وبكتب السحر، فصرفهم سبحانه وتعالى عن الحق لأنهم رأوا الحق وعرفوا الحق ولم يتبعوا الحق، فهي من جنس التي قبلها أن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم. طيب الله تبارك وتعالى also erstmal sagt der Sheikh rahimahullah über den 16. Masala sagt, dass sie das getauscht haben oder die Offenbarung von Allah tabaraka wa ta'ala mit dem Bücher des Sihr getauscht haben. Wir erklären das inshallah, dann werdet ihr bidallahi ta'ala auch besser verstehen. Wo Allah tabaraka wa ta'ala erstmal sagt in Surat al-Baqarah, Vers 101, hast du den? Über diejenigen, die denen das Buch gegeben wurde. Eigentlich geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Tora und in Jil hat über die Eigenschaften vom Prophet sallallahu alaihi wasallam geredet und sogar berichtet, dass einem Prophet nach deren Prophet kommt, dass sie denn ihm halt folgen müssen. Ja, und Allah tabaraka wa ta'ala hat seine Eigenschaften von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam auch erwähnt in Tora und in Jil und so weiter. So, dann haben sie das abgelehnt und sich an den Bücher von Lügner und Zauberer gewendet. Eigentlich dieses Mas'ala ist es von der Art von der vorigen Mas'ala, dass Allah tabaraka wa ta'ala deren Herz versiegelt hat, nachdem sie, weil Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam so kennen, genau wie sie ihre Kinder kennen. Ja? Sie kennen ihn so, weil Allah tabaraka wa ta'ala hat seine Eigenschaften von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt in Torah und in Jil und so weiter. So, sagt erstmal Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Baqarah, Vers 101. Und als nunmehr zu ihnen ein Gesandter von Allah kam, das bestätigend, was in ihrem Besitz ist, da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Na, und in der andere Surah, was ich gesagt habe, dies sind jene, die dem Gesandten, dem Propheten folgen, der des Lesens und Schreibens unkundig ist. Dort in der Tora und im Evangelium werden sie über ihn geschrieben finden. Er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse. Und er erlaubt ihnen die guten Dinge und verwehrt ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Last hinweg und die Fesseln, die auf ihnen lagen. Diejenigen also, die an ihn glauben und ihn stärken und ihm helfen und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt wurde, die sollen erfolgreich sein. Also, eigentlich ist es von der Art von den vorigen Mas'ala, dass Allah tabaraka wa ta'ala den Herz versiegelt hat. Und die Gelehrten sagen, wenn jemand sich von der Wahrheit abwendet, so Allah prüft ihn mit der Unwahrheit oder beschäftigt ihn mit der Unwahrheit. Und das ist der Zustand von vielen heutigen, zum Beispiel Gelehrten. Ja, von vielen heutigen Gelehrten, weil sie den Wahrheit kennen. Und die, zum Beispiel manche jetzt behaupten, den Weg von Muhammad Abdul Wahhab zu folgen. Sie wissen, was der Manhaj von Muhammad Abdul Wahhab ist. Aber sie machen fast die Gegenteil. Ja? Was das Gegenteil von das, was Muhammad Abdul Wahhab dazu gerufen hat. So, deswegen sie versuchen, wie der Sheikh Rahimallah sagte, dass sie dann sich an den Bücher von den Zauberern wenden. Es ist damit gemeint, Bücher von den Leuten, die Leuten, die eigentlich sozusagen eine Flüsterung von Shaitan bekommen, um jeden falschen Meinung zu stärken, jeder falschen Weg zu stärken. Wenn du zum Beispiel Irhamukallah, wenn du über eindeutige Verse im Koran sprechen würdest. Ja, über eindeutige Verse. Zum Beispiel, wir haben über den Tawalli gesprochen. Eindeutige Verse, wer sich mit denen verbundet und so weiter. Allah tabaraka wa ta'ala ganz klar und deutlich im Koran in mehreren Stellen sagt, wer sie als Schutzherrn nimmt, der gehört zu denen. Dann suchen sie Scheinargumente von Aussagen von den Gelehrten, die so ausscheint oder so yani, deutet, eigentlich nicht deutet, sondern es scheint so, als ob derjenige dieses Tat macht, Muslim ist. Aber die meisten Gelehrten meinen damit, dass derjenige, der ursprünglich Muslim war und dieses Tat gemacht hat, und was sein Urteil ist. Weil sie unterscheiden zwischen Muslim und Wimmi und Muharib und so weiter. Ja, sie unterscheiden zwischen denen, ob ihr eine Spione, der zum Beispiel ursprünglich Muslim war, oder ob eine Spione zum Beispiel von den Leuten war, die du mit denen einen Vertrag hattest, und so weiter und so fort. Und sie lassen das eindeutige Vers, die Wahrheit, was Allah in seinem Buch gesandt hat, wo auch darüber einen Ijma' von den früheren Gelehrten gibt, dann gehen sie an den Scheinargument, weil sie den Haq abgelehnt haben. Allah prüft denen mit dem Batil und beschäftigt denen mit dem Batil. Sie werden jede Aussage bringen, jede Aussage erholen, was zum Beispiel deren Meinung stärkt. Genau wie dem Kufr bi Tagut. Die Ungläubigen, diese Kufr von dem heutigen Präsidenten, ist ganz klar und deutlich. Und wir haben gesagt, die haben keine Austausche gelassen, außer dass sie gemacht haben. Aber yani, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala ganz klar und deutlich in seinem Buch erwähnt, sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. هذا النص وهذا هو الأصل. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Ja, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ja, sagt Allah ta'ala, siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was dir offenbart wurde? Sie wenden sich an den Tawhid, obwohl denen befohlen wurde, sie zu verleugnen. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz klar und deutlich, derjenige, der nicht mit Allahs Gesetze herrscht, diesen Kafir. Und Yusuf alayhi salam, in dieser Stelle, Yusuf alayhi salam, kana fi sijd, ويدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى في الحكم يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه sagt wahrlich, das Urteil gebührt Allah تبارك وتعالى alleine, und er hat euch befohlen, dass ihr niemand andere anbetet anstatt ihm oder neben ihm und so weiter. In Surat Yusuf ist das, im genauen Vers, weiß nicht, kann man inshallah suchen. Auf jeden Fall, schaut subhanallah die Zaubern jetzt, die heutige Zaubern von den Präsidenten. Ja, das nennt man Zaubern, dass sie jede Meinung von den Präsidenten stärken. Jede Meinung von den Präsidenten eine Ausrede suchen oder einen Schubra bringen. Ja. Und wir haben schon Beispiel gegeben, als der Amerika zum Beispiel nach Irak gegangen ist und Saddam, haben die gesagt, ja, weil Saddam ist eine Gefahr für uns, deswegen wir können. Obwohl zum Beispiel die früheren Gelehrten oder die Gelehrten, die das gesagt haben, vorher selber schon gesagt haben, jegliche Art von der Unterstützung Kufur ist und so weiter. Aber sie haben natürlich die Meinung von dem Präsidenten gestärkt. Warum? Weil die sich von der Wahrheit abgewendet haben und weil sie sich auf die Dunya konzentriert haben oder weil sie geprüft wurden und nicht standhaft geblieben sind. Auf jeden Fall, und das ist eine Art von Versiegelung, ja, dass Allah tabaraka wa ta'ala versiegelt deren Herz, oder wie die Gelehrten sagen, derjenige, der sich von der Wahrheit abwendet, der wird, Allah tabaraka wa ta'ala, wird ihn mit der Unwahrheit beschäftigen. So, Al-Mas'alatu Al-Sabi'ata Ashar, Nisbatu Batilihim ila Al-Anbiya, annahum haulai, yani, min Umur Al-Jahili, annahum kanu yansibuna باطلهم إلى الأنبياء كقولهم وما كفر سليمان وقوله كقوله سبحانه وتعالى عنهم وما كفر سليمان وقوله سبحانه وتعالى عنهم عندما رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. طيب kannst du die beiden Verse suchen؟ نعم. Ali Imran, Vers, Surah 3, Vers 67. Ja. Aber von, nicht einfach anfangen. Abraham war weder Jude noch Christ. Vielmehr war er lauteren Glaubens, ein Muslim und keiner von denen, die Allah Gefährten beigesellen. Und der andere Vers in Surat al-Baqarah, Vers 102. Inshallah, gadan, bi'idhnillahi ta'ala, indama nabda bil-dars, sa'akhud al-ayat bi'idhnillahi ta'ala hatta wa atba'wa ala waraqa, aw ahdhar al-computer, hatta yaqum al-akh, inshallah, bi-qira'at al-ayat, duna an نضيع وقت بارك الله فيكم. Und sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft Salomos vortrugen. Doch nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei, sowie das, was bei den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten: Wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig. Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Gattin Zwietracht herbeiführt. Doch sie fügten damit niemandem Schaden zu, es sei denn mit der Ermächtigung Allahs, und sie lernten, was ihnen schadet und ihnen nichts nützt. Und doch wussten sie, dass wer es verkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Schlecht ist wahrlich, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, hätten sie es nur gewusst. Ganz am Anfang, Umaka Farah Suleiman. Ja. Also geht es darum, dass die Juden und die Ahlul Jahiliyyah haben gesagt, die haben deren Zauber, um nasabu sihrihim ila Suleiman alayhi salam. Und قالوا ان سليمان ايضا ساحر يعني لانه كان يتحكم في بالشياطين. Ja, وهذا من المعجزات الله تبارك وتعالى انعم عليه بهذه المعجزه. فهؤلاء كذبوا عندما نسبوا السحر الى سليمان عليه السلام. فقال الله تبارك وتعالى وكذبهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأهل الباطل أهل الجاهلية ينسبون بدعتهم وضلالاتهم إلى الأنبياء وكذلك أهل جاهلية زماننا هذا كثير من أهل بعض المذاهب الذين ينسبون بعض الأعمال إلى إمام أبو حنيفة وكذلك إلى الإمام الشافعي أو إمام أحمد بن حنبل وإمام مالك فينسبون بعض الأمور إلى الأئمة وينسبون بعض الأمور إلى مثلا هناك من كما ذكرنا قبل قليل هناك من ينتسب ويقول أنه يتبع أو على منهج إمام محمد عبد الوهاب وكذلك أئمة النجد وهو وإمام محمد بن الوهاب بريء مما يعتقد هذا الرجل فينسبون أعمالهم إلى أئمة النجد حالهم كحال الروافض أنهم يدعون أنهم يحبون أهل البيت ولكن هل يعملون بعمل أهل البيت وهل كان أهل البيت على ما هم عليه الآن من الكفريات والشركيات لا بالطبع وكذلك بعض من ينتسبون أو يدعون أنهم يعني يتبعون منهج محمد عبد الوهاب وهي منهج قائم من بدايته إلى آخره على الولاء والبراء وعداوة الشرك وأهله فهؤلاء يذكرون اسم الشيخ محمد عبد الوهاب كثيرا لكن في أعمالهم وفي حركاتهم وفي فتاواهم يفتون بغير ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. Also die dass sie, die 17. Mas'ala haben wir schon erklärt. Also auf jeden Fall, 17. Mas'ala, dass sie ihre Batil, ma ma'ne, jensibun? Zuschreiben. Genau, dass sie ihre Batil dem Propheten zuschreiben. Sie sagen, dass die Propheten das gemacht haben, genau wie sie die Ahl Jahiliyyah gesagt haben, dass Suleiman a.s. ist der Zauber zum Beispiel. Und der den Menschen, weil er Kontrolle sozusagen über Djinn und den Dings hatte, also einige Engel und so weiter, einige Soldaten hatte er gehabt. Und das ist eine Gabe und eine Wunder, die Allah tabaraka wa ta'ala ihm gegeben hat, wie er alle anderen Propheten eine Mu'jiza gegeben hat. Auf jeden Fall, deswegen Allah tabaraka wa ta'ala hat verneint und hat gesagt, der Suleiman a.s. Hat keine Unglauben begonnen oder so? Kein Unglauben begangen. Unglauben begangen und hat natürlich Allah subhanahu wa ta'ala das verneint. So sind die heutigen Leute, die gleiche Verhalten tun, wie was die Ahlul Jahiliyyah damals gemacht haben. Wie viele Leute beschreiben oder die Bid'ah, die sie machen, die Abu Hanifa zum Beispiel beschreiben, dass Abu Hanifa das erlaubt hat oder Abu Hanifa das gemacht hat, rahimahullah, oder zum Beispiel Imam Malik das gemacht hat, oder Imam Shafi'i das gemacht hat, oder Imam Ahmed Hanbal das gemacht hat. Und wie genau heutige, manche Leute zum Beispiel, sie beschreiben, oder sie beschreiben ihre Bid'ah, die großen A'imma, großen Gelehrten, die vorher waren. Zum Beispiel, ich gebe jetzt noch wieder ein Beispiel wegen dieser jetzigen Lager. Zum Beispiel, dass jemand kommt und sagt, Imam Nawawi. Ja, Imam Nawawi hat über diesen Hadith so und so gesagt. Das ist ein Scheinargument. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Imam Nawawi, die heutigen zum Beispiel Spionen, die kommen, ja, zum Beispiel, die gehen in die Bereiche, wo befreit wurde von den Bashar-Soldaten. Die kommen, die schmeißen einen GPS, damit der Bashar kommt und hier dort einen Bomber runterwerft. Und dass man halt sagt, dass sie Spione sind und dass sie Muslime sind. Was sollen wir mit dem Vers machen, wo Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Wer kommt unter diese Kategorie überhaupt, wenn es so wäre, dass es keine Kufr wäre und so weiter? Und in der Hadith von Hatib, selber Hatib bestätigt, er sagt, ja Rasulullah, ich habe nicht das aus Kufr gesagt, aus Kufr diese Tat gemacht. Er sagt, dass es Kufr ist. Umar selber sagt, ja Rasulullah, der hat Unglauben begangen. Lass mich seinen Kopf abpacken. Was hat der Hatib geschrieben? Einen kleinen normalen Brief geschrieben, wo es keine Unterstützung war. Kannst du dir vorstellen, dass Imam Nawawi jetzt die jetzige Spionen sagt, das sind Muslime? A'udhu billah. Ja. Das sagt keine Gelehrte, der Wissen gelernt hat oder zumindest, ich weiß nicht, wie man das sagt, Wissen gerochen hat. Oder geschweige Wissen gerochen hat. Das wird keiner sagen und diese Tat alles erlaubt erklären. Aber diese Juhal, die zuschreiben das, was sie dran glauben, anderen Leute. Genau wie die heutige Gelehrten. Sie reden Tag und Nacht in der Fada'iyat, in der Sender und so weiter. Sagen, Sheikh Muhammad al-Duhab, Nawaqid al-Islam und La ilaha illallah und Usul al-Thalath. Und Kashf al-Shubuhat und viel anderen Qawa'id Arba und viel anderen Bücher und so weiter. Und sogar, wallahi, ihr werdet euch nicht vorstellen, dieses Buch hat einer von den Köpfe sozusagen vom Führer von den Murji'a eine Erklärung darüber geschrieben. Ja? Fawzan hat diesen Buch sozusagen erklärt. Aber natürlich immer die Dinge hier gebracht. Und das ist einer von den Murji'a-Gelehrten. So, sie beschreiben oder sie schreiben oder sie behaupten, den Manhaj und den Da'wah von An-Najd zu folgen und dieses Da'wah wieder zu lebendig zu machen und so weiter und so fort. Und deren Beispiel ist wie der Beispiel von den Schiiten. Sie behaupten, wem zu folgen? Hassan radiallahu anhu, Hussein radiallahu anhu zu folgen und Ali radiallahu anhu zu folgen, aber schaut, was sie machen, wie sie auf sich schlagen zum Beispiel und wie viele Schirkiyat sie machen. Wallahi, ich habe den Bruder auch ein Video gezeigt oder geschickt, beziehungsweise auch. Subhanallah, ein kleines Kind hat eine, wie nennt man das Spielzeug? Puppe, Babypuppe. Babypuppe, ja, im Arm. Und die haben dieses Puppe so gemacht, also sein Gesicht von dieser Puppe scheint so, oder ist so, als ob er weint, yani. Ja, damit die Baby ein bisschen emotional werden und ein bisschen beruhigen und so weiter, damit nicht lachen und so weiter. Und da kommen so viele Leute und filmen das. Sie sagen, der ist traurig, diese Puppe ist traurig geworden wegen der Tod von Hussein radiallahu anhu. Wallahi, achi, wallahi, eine Mann dort, einen Mann, yani, reit für den Jadid, Laaba, wahda bidha Laaba, und hada Laaba, yani, wajha tibki, yani, Laaba. Fiyijun yisawrun, yikulun, hada, hiya tibki ala mod Ali radiallahu anhu, und Hussein radiallahu anhu. Fiyisawrun, hatta ba'dhum yabkun hunak fin nafs al-wakt. Subhanallah, einen Mann, hast du das? Zeig mal. Ein Mann. Dieses Baby weint wegen Hussein. Guck mal. Ein Spielzeug. Ey, Wallah. Das ist Spielzeug. Guck mal. Es gibt hier einen Mann, der weint jetzt richtig hier einfach. Bu diyorlar ki Hüseyin için ağlıyor bu müşrikler. bu bir şey yani, oyuncak yani, çocuk oyuncak. Auf jeden Fall... Ali, das ist noch gut. Glaub mir, das ist gut. Es gibt andere Dinge. Da kann kein vernünftiger Mensch daran glauben. Das ist noch gut. Ihr habt nicht gesehen, der jemand... es gibt... In Karnevalen, es gibt so Klamotten von Tier. Ja. Habt ihr das gesehen? Kostüm von Tier, ne? Von Löwe. Hast du das gesehen, dieses Video? Reit al-Asad yaltum? Dachel fi melabes Asad yaltum ala rasa? Achi, subhanallah, diese Kostüm von den Tieren, ne? Die in Karneval anziehen. Die haben so eine Kostüm von Löwe gemacht und jemand ist da reingegangen und die tragen ihm auf eine große Teller, ne? Und dieser Löwe schlagt auf sein Gesicht, yani, sagt, ja Hussein, ja Hussein. Yani, es gibt Dinge, subhanallah, wenn du hörst, sagst du, es kann nicht sein, dass sie einen wirklich diesen Verstand besitzen. Aber das ist wegen das, dass sie den Haq abgelehnt haben. Ja, dass sie sagen zum Beispiel, Hasel gehört zu den Insekten. Kann sein, Hasel zu den Insekten gehört. Qul arnabi min al-hasharat. Right? فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أولا وآخرا بدانكن الله تبارك وتعالى في دي غيشتلايتم wenn man wahrhaftig ist, wie zum Beispiel der Ghulam, كان صادقا في دعوته. الغلام, kennt ihr die Geschichte von Ghulam in سورة Buruj, wo Allah tabaraka wa ta'ala die Geschichte von Ghulam erwähnt hat, eine kleine Junge, der war wahrhaftig in seiner Da'wa. Und er könnte nicht so ganz entscheiden zwischen dem Zauber und dieser Rahib, dieser Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hat er, es gab ein Tier, kam ein Tier zu diesem Stadt und dieser Dorf, haben Angst gehabt. Der hat einen Stein genommen und sagte, ja Rabbi, wenn die Sache, die Angelegenheit von der Rahib wahr ist und das andere Angelegenheit von der Sahir Lüge ist, so töte diesen Tier mit diesem Stein. Dann hat er den Stein geworfen und der Tier ist gestorben. Dann hat er fest an das geglaubt, was der Rahib darauf war. Und deswegen wurde geprüft, subhanallah. Schaut, dieser Junge wurde geprüft mit dem Tod. Und er hat sogar sich geopfert, um den Da'wah zu verbreiten. Er hat gesagt, du kannst nicht mich so töten oder so töten. Nur mit einer Angelegenheit oder mit einem Mittel kannst du mich töten, indem du die ganzen Menschen, schau, subhanallah, wegen der Umma hat sich geopfert, dieser Junge. Und Leute heute wegen sich den Umma opfern. Dieser kleine Junge hat nicht viele Vorträge gehört und nicht über den Wala und Bara gehört. Der hat nur an Allah tabaraka wa ta'ala geglaubt, dass nur, dass man Allah alleine anbeten soll und so weiter. Dann hat er gesagt, du kannst nur mich so töten, indem du einen Pfeil nimmst und sagst, Bismillah, so im Namen von der Herr des Jungen. Ja, dann haben so viele Menschen das gesehen und den Islam angenommen und an Allah tabaraka wa ta'ala geglaubt alleine. Und sogar die wurden geprüft. Yani subhanallah, yani wenn wir über den Standhaft und Thabat sprechen, subhanallah, diese Junge sagen wir, okay, der hat den Rahib getroffen einmal, zweimal, dreimal. Hat er von Rahib etwas gesehen? Sogar der Junge hat auch eine Zeichen gesehen, in dem er diesen Tier töten könnte. Was ist denn mit den anderen Leuten, die nur gesehen haben, dass der Junge gesagt hat, Bismillahi Rabbil Ghulam. Subhanallah, sofort haben die Prüfung bekommen. Indem große Teller, einen großen Topf gebracht haben und mit dem heißen Öl ja, auf dem Feuer hingelegt haben. Die Öl ist so heiß geworden, dass sogar wenn die etwas da reingeworfen haben, sofort die Knochen, den Fleisch verbrannt hat und so weiter. Und dieser Subhanallah braucht normalerweise alleine an sich einen Vortrag. So wurden Subhanallah geprüft und sind standhaft geblieben. Das war die letzte Masala, die wir heute erwähnt haben. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, das Wort hören, danach die Besten folgen. Das Thema war eigentlich, bei dem letzten Mas'ala ging es um die, warum wir die ganzen Geschichten erwähnt haben, dass die Leute sich den Da'wah von Muhammad Abdul Wahhab zuschreiben, aber die sind weit entfernt von Da'wah Muhammad Abdul Wahhab. Und die Schiiten, genau sie sich den Weg von Hussein zuschreiben, aber Hussein radiallahu anhu ist weit von deren Baten, deren Schirkiyat und so weiter. Er ist ein Neffe vom Prophet, die sind bei dem Prophet ein bisschen sozusagen aufgewachsen. Und Ali radiallahu anhu ist weit und frei von diesen Behauptungen. Genauso sind die manchen Leute, behaupten, Da'wa von Muhammad bin Abdul Wahhab zu folgen, aber der Sheikh Muhammad Rahimahullah ist frei von deren Batel und deren Unterstützung und deren Tawalli und dieser Schleimen von den Tawarid und so weiter und so fort. Na, kannst du auch ein Beispiel nehmen, dass Demokraten sich auf Yusuf al-Islam stützen? Ja, genau. Ja, also die Demokraten, die heutzutage nehmen einen Scheinargument. Ja, sagen Yusuf alaihissalam. Subhanallah, die beschreiben sich den Da'wah von Yusuf oder den Weg von Yusuf alaihissalam. Die sagen, Yusuf alaihissalam ist unter den Gesetzen von dem König gelebt hat. Ja, und Allah tabaraka wa ta'ala widerlegt deren Scheinargument im Koran in gleicher Surah, in dem Yusuf alaihissalam selber widerlegt das. Ja, und er sagt, die Verse, die ich erwähnt habe und die in der Gefängnis dieser Da'wah gemacht hat. Ja, und Allah tabaraka wa ta'ala befreit Yusuf und sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, dass er Yusuf beschützen wird, subhanahu wa ta'ala. Ja? Indem er subhanahu wa ta'ala seine Dua akzeptiert hat und Allah hat ihn von Zina beschützt, wird ihn nicht von den Kufr beschützen. Das ist wirklich Schwachsinn. Allah hat ihn von Zina beschützt, subhanahu wa ta'ala, weil er Zina nicht machen wollte. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala, als er gesagt hat, وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ولولا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. So sagt Allah Ta'ala, sagt, dass Yusuf alayhi salam gesagt hat, O Allah, mir Gefängnis ist mir lieber als deren Plan. Das, was sie mich dazu rufen und so weiter. Und wenn du mich nicht beschützt und bewahrst von dieser Versuchung, so werde ich zu den Unwissender gehören, sozusagen die Fehler begehen. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. Subhanallah, صَرَفَ عَنْهُ الزِّنَا لَا يَصْرِفْ عَنْهُ الْكُفُرُ. أن يبقى تحت حكم الملك الكافر؟ لا. قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يا سبحان الله. الله تبارك وتعالى زاك زو نصرف. كذلك نصرف. نمت من داس الآية كاملة إن سورة يوسف أو فين فزاك الله تبارك وتعالى زو bewahren oder entfernen von entfernen sozusagen genau so entfernen wir sagt, das geschah, hier kannst du bitte. Und sie begehrte ihn, und auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, um Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abzuwenden. Wahrlich, er war einer unserer auserwählten Diener. Diese hier pausieren. Abzuwenden. Ja, guck mal. Bitte bei den Sagen. Sie begehrte ihn. Ja, hier pausieren. Und die andere damit verbinden, gucken wir, wie das sich anhört. Und sie begehrte ihn. Und auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen. Und auch er hätte sie begehrt, wenn er nicht ein deutliches Zeichen von seinem Herrn gesehen hätte. Das geschah, um Schlechtigkeit und Unsittlichkeit von ihm abzuwenden. Wahrlich, er war einer unserer auserwählten Diener. Allahu Akbar. Auserwählte Diener. Guck mal, wie Allah Ta'ala widerlegt die Scheinargumente von dieser Demokraten. Auserwählte Diener. Und er hat ihm die Schlechtigkeit und diese ganze Sünden von ihm entfernt. So wird er ihm im Kufr gehen lassen. Allah hat die ganzen Propheten, sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأعظم شرك وأعظم ذنب هو الشرك. يعني سبحان الله، الأنبياء معصومون من هذه الذنب، فكيف يدعي هؤلاء المرتدون وينسبون دعوتهم إلى يوسف عليه السلام أنه رضي بحكم هذا الكافر. So Allah تبارك وتعالى hat deutlich bestätigt in dem gleichen Surah und widerlegt ihren Scheinargument, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, dass wir ihm von ihm diese Schädlichkeit entfernt haben und so weiter. Und erst recht Allah تبارك وتعالى entfernt von ihm Kufr. Ja, Allah تبارك وتعالى entfernt von ihm Kufr. So möge Allah تبارك وتعالى uns Verständnis in der Religion schenken, unser Wissen vermehren und uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören und danach die Besten davon folgen. Subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka. Fragen? Ach so, von den Schwestern. Allahu Akbar, ist mehr geworden. Ich muss den alte Frage suchen. Die waren aber schnell, da waren mit den Fragen.